Wölferadio, der VfL-Podcast mit Lenny Nero. Dort 3-1! Schöner kann man das nicht spielen. Stuttgart beat 2, not in the complete defense. Brilliant stuff! Oh, it's got in for the goal of the season! Hallo liebe Wölfe-Fans, herzlich willkommen zum Wölferadio diese Woche. Ja, strammes Programm wieder. Wir stehen unten in der Tabelle und Mario Gomez ist es egal. Deswegen habe ich da auch so ein bisschen mal die Wölferadio-Frage der Woche gemacht. Wie egal ist denn die Tabellensituation, gerade auch nach der Niederlage in Augsburg? Und natürlich geht es auch um das Spiel gegen Borussia Mönchengladbach am Sonntag. Wie die so drauf sind, ja gut offensichtlich, nach dem Sieg gegen die Bayern. Das habe ich besprochen mit Gladbach-Pressesprecher Markus Aritz. Klares Abseits. Ich war so sauer nach dem Spiel gegen Augsburg, dass ich kein Wolfsgoal geschrieben habe am Montag. Vielleicht hat es der eine oder andere gemerkt. Nein, Spaß beiseite, lag nicht nur daran, sondern auch daran, dass ich was anderes arbeiten musste. Aber sauer war ich trotzdem. Nämlich, ich fand trotz Unterzahl, trotz dieser frühen Unterzahl, das Spiel in Augsburg vermeidbar. Sagen wir es mal so, wie es denn letztendlich ausgegangen ist. Ich kann auch erwarten von einer Mannschaft, dass sie sich in Unterzahl gerade bei einem Gegner wie Augsburg noch ein bisschen cleverer, noch ein bisschen nachhaltiger, noch ein bisschen engagierter zeigt, als es der VfL getan hat. Ich will da gar nicht sozusagen auf die Einzelheiten eingehen oder auf einzelne Spieler. Das war von der Mannschaftsleistung her nicht so das, was ich mir vorgestellt habe. Und ich glaube, das, was ich auch gelesen habe von ganz, ganz vielen Wolfsburg-Fans, das ist ähnlich so. Und da geht es gar nicht um übertriebene Anspruchshaltung im Sinne von Augsburg, die muss man schlagen oder sonst irgendwas, sondern alleine, wenn man das für sich bewertet, wie die Mannschaft aufgetreten ist. Ich hätte erwartet, dass es eine Reaktion gibt im Sinne von Scheiße, jetzt sind wir da Anführungsstrichen benachteiligt worden und Maxi ist runter und wir rennen uns jetzt für Maxi, der ja, was weiß ich was, man hätte es ja auch so interpretieren können, der sich ja geopfert hat, denn vielleicht wäre daraus ein Tor entstanden. Ja, der Schiedsrichter hat es ja als direkte Torschance bewertet, die dort verhindert worden ist. Und vielleicht hätte die Mannschaft dann auch sagen, so, wir kämpfen jetzt für Maxi, wir reißen uns den Arsch auf, das wird schon. Und genau das habe ich in der Form nicht gesehen. Martin Schmidt hat zwar gesagt, es gab kein Mentalitätsproblem und kämpferisch war das auch in Ordnung. Da komme ich gleich nochmal zu, wenn ich mir die Zahlen letztendlich auch angucke. Das mag so sein, vom Eindruck, den der Trainer letztendlich auch vermitteln will von seiner Mannschaft, dass dort ein ja besserer Mannschaftsgeist zum Beispiel herrscht als noch in der vergangenen Saison. Das will ich auch gar nicht bestreiten. Nur individuell für sich genommen das Spiel gegen Augsburg habe ich das zum Teil vermisst. Da habe ich aber auch vermisst, die letzte Konsequenz nochmal den nötigen Schritt mehr zu gehen, der es ja dann auch nötig macht. Da habe ich dann auch so ein bisschen die taktische Cleverness vermisst, anstatt dann, habe das genannt, spaßeshalber, so ein bisschen walisisch spielen. Wer möchte, kann sich da auch noch eine kleine Analyse zu angucken. Bei Facebook habe ich reingestellt, anhand einer Spielszene, nämlich anhand des Ausgleichs des 1:1, warum wir das Spiel gegen Augsburg ja dann verloren haben auch. Und ich habe es auch ein bisschen auch gewusst vorher, habe es dann bei den Kollegen vom Podcast, vom Augsburg-Podcast Zirbelnuss, habe ich es auch nochmal gesagt, Augsburg sind immer so Schweinespiele. Und das war tatsächlich auch so. Und für Schweinespiele, ja, da waren wir nicht ausgestattet am Samstag, fand ich. Nämlich dann tatsächlich auch mal so dreckig gegenzuhalten, wie es halt nötig gewesen wäre in Unterzahl. Ich habe dieses Kratzen, Beißen etc. vermisst, dieses Verschleppen, dieses unbedingt den Vorsprung über die Zeit retten wollen. Wir haben immer noch sau viel zugelassen, fand ich. Gerade was so vertikale Spielzüge des Gegners angeht. Da ging sehr viel in die Tiefe bei Augsburg. Und gerade auch dann anderes Mittel, was die dann angewandt haben, sehr viele Diagonalbälle habe ich dann auch gesehen, die sogar angekommen sind. Da sind unsere Spieler sehr häufig unterm Ball nochmal durchgesprungen. Und es gab so zwei Szenen, die fand ich sehr, sehr symptomatisch, die ja eigentlich nur letztendlich dann auch durch gute Reaktionen von Kuhn Castells auf der anderen Seite dann nicht zu einem Tor geführt haben. Das eine ist die Situation, die zum Elfmeter geführt hat, nämlich dieser Konter, eigene Ecke. Wir sind in Unterzahl und wir sind mit 8 Mann im gegnerischen Strafraum. Der Ball kommt außerhalb des 16ers. Yannick Gerhard will sich nochmal in den 16er reinlegen, verliert glaube ich die Kugel. Ich glaube, es war Gerhard, genau habe ich das jetzt nicht auf dem Schirm. Aber egal, was daraus folgte. Nämlich, ein Konter, wo eine 4:1 oder 5:1 Situation sogar passiert ist, wo Augsburg auf unser Tor zurennt, Castells den Ball mit Glück sozusagen noch parieren kann, weil die Augsburg den Konter auch beschissen ausspielen, muss man auch sagen. Aber normalerweise klingelt es da im Karton. Und das, liebe Freunde, das darf nicht passieren. Bei allem ja, Mut oder Risikobereitschaft in dem Moment, scheiße, jetzt sind wir schon mal vorne, dann versuchen wir das Ding irgendwie reinzulügen. Nee, das geht nicht. Und das meine ich mit clever. Und da müssen wir uns tatsächlich auch künftig ein bisschen besser anstellen. Und ich glaube auch, und das kann ich auch erwarten, dass ältere Spieler wie ein Verhaag, wie ein Gomez, wie Jan Knoche mittlerweile, ein Brooks, wie ein Gilavogi auch, zähle ich da jetzt auch mit dazu, in der Lage sind, die Spieler dann auch zu führen oder die Mannschaft zu führen auf dem Platz, dass aus Sicht möglich sein. Dazu zählt für mich auch, auf dem Platz sich so clever zu verhalten, dass solche Situationen, die ja dann das Spiel entschieden hätten, nicht passieren. Ganz schlicht und ergreifend. Die zweite Szene, die ich ansprechen wollte, da war, glaube ich, das 2:1 schon gefallen und auf dem linken Flügel dribbelt sich Divock Origi fest. Ich weiß nicht, lass es 86. Minute gewesen sein, wie auch immer. Verliert den Ball und der Gegenangriff läuft. Und er bleibt stehen und lamentiert. Und da habe ich gedacht, okay, jetzt ärgert er sich kurz oder will dem Gegner noch ein bisschen Vorsprung lassen, weil schnell genug ist er ja. Und dann schwenkte die Kamera um und da sah ich den immer noch nicht. Und da sah ich ihn immer noch nicht zurücklaufen. In einer Situation, wo man ja durchaus nochmal die Möglichkeit gehabt hätte, wenn man nicht das 3:1 kassiert, dann durchaus durch ein Tor noch einen Ausgleich zu schaffen. Aber dafür muss man sich natürlich den Ball wiederholen. Ich sage dazu nur eins. Ich habe das mal gebracht in der A-Jugend damals und mein damaliger Trainer, ich sag mal Frank, grüß dich, falls du dich noch an mich erinnerst, dem hat das auch nicht so gefallen, dass ich da einfach vorne stehen geblieben bin. Mit dem Unterschied, dass ich natürlich A, nicht so schnell bin wie du, Origi, und lange nicht die Kondition habe wie ein Bundesligaspieler oder haben müsste. Auch in der 86. Minute nochmal diesen Weg zu gehen. Aber ich kann dir sagen, oder ich kann euch sagen, am Montag beim Training da drauf, da habe ich keinen Ball zu sehen gekriegt, sondern sehr, sehr viele Außenlinien, weil ich da nämlich Runden gedreht habe. Denn das ist ein Punkt, das habe ich dann letztendlich auch eingesehen. In so einem Moment lässt man die Mannschaft ein bisschen im Stich. Da ärgert man sich über sich selbst. Ja, man verliert den Ball. Aber das, was eigentlich Grundgesetz ist, insbesondere in der Bundesliga, da nochmal nachzugehen, das habe ich in der Situation nicht gesehen. Und das fand ich, ja, ein bisschen befremdlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Da kann ich auch mehr erwarten, auch von einem Spieler, der erst so kurz bei uns ist und der sich wahrscheinlich auch geärgert hat, dass, wie das Spiel gelaufen ist. Also kann ich auch alles nachvollziehen, menschlich vertretbar, aber in dem Moment muss ich mich am Riemen reißen und ich muss tatsächlich auch ja, alles reinlegen, alleine um zu symbolisieren, ich will hier nochmal was bewegen. Und das habe ich insgesamt vom VfL am Samstag gegen Augsburg leider nicht gesehen und hoffe natürlich darauf, dass ja, das am Sonntag besser wird. Kurz noch zu der Szene oder den beiden Szenen, wo der Videoschiedsrichter eingegriffen oder nicht eingegriffen hat. Ich sage es jetzt nochmal ganz kurz. Die rote Karte war für mich keine. Da war mit Gelb genau richtig bewertet. Denn es hätte theoretisch ja auch sein können, dass er dann noch stolpert, dass dann noch ein Eichhörnchen aus dem Rasen kommt und dass in der Mitte, ich glaube, Knoche und Gilavogi waren es, da noch entsprechend die Kurve kriegen und den Ball auch noch abfangen, weil es war so halb rechts, lief nicht zentral aufs Tor, so wie Castells drauf war, hätte er auch theoretisch noch halten können. Also ich glaube, an der Stelle war es keine klare Torschance für mich. Dass dann der Videoschiedsrichter eingreift, beziehungsweise offensichtlich nicht eingreift, wie ich es gehört habe, nämlich dass er gesagt hat zum Schiri, guck's dir lieber selber nochmal an, das ist aus meiner Sicht krass, widrig dem, was man eigentlich vereinbart hat, nämlich der Videoschiri greift ein, wenn es eine klare Fehlentscheidung war und nicht dafür da, dass der Schiri das Spiel sich nochmal selber anguckt und sagt, ah, da möchte ich selber nochmal drüber nachdenken. So ist es eigentlich nicht gedacht. Jedenfalls habe ich den Videobeweis nicht so verstanden. Und das Zweite, es war für mich auch kein Elfmeter. Castells spielt den Ball. Ich habe gesagt, spaßeshalber in England hätte man da wahrscheinlich für Kajubi noch Schwalbe gegeben. Aber in dem Moment muss ich sagen, das ist so ein Kann-Ding. Also auch keine klare Geschichte. Er spielt den Ball, er spielt halb den Gegner. Das sind so Sachen, ja, im Zweifel eher nicht. Und wenn ein Torwart so hingeht und er spielt oder erwischt ein bisschen den Ball, dann reicht das meistens aus, wenn er ihn nicht komplett umsäbelt. Und komplett umgesäbelt hat er ihn aus meiner Sicht nicht, sondern er war ganz klar bemüht, den Ball da auch zu spielen. Die Bewegung geht da auch hin. Insofern fand ich das da richtig, dass da eingegriffen wurde und dass das dann korrigiert wurde. Kurz noch zu den Zahlen. Das gucke ich mir immer ganz gerne an, wie ihr ja wisst. Und da sind mir ein paar Sachen aufgefallen, wobei ich immer mit den positiven Werten anfangen möchte für den VfL. Nämlich was die Zweikampfbilanz angeht, das ist ordentlich. Nämlich, da hat man 55% gewonnen. Klar, wenn man ein bisschen tiefer steht, man auch die Chance, dann dem Gegner eher den Ball abzunehmen und auch mal zu gewinnen. Nichtsdestotrotz, guter Wert auf alle Fälle. Und auch die Passquote mit über 81% gut. Augsburg hatte aber 88%. Auch wieder ein Punkt. Einer war ja immer dabei, der konnte sich den Ball sicher dann zuspielen. Und man konnte sich den Ball sicher zuspielen von einem zum anderen. Was so ein bisschen dafür spricht, dass die auch genug Zeit gehabt haben. Das heißt, die 10 Leute bei Wolfsburg konnten das auch nicht sozusagen kompensieren, dass da einer fehlt, im Sinne von, wir haben Druck ausgeübt auf den ballführenden Spieler. Das ist aber nicht das, was ich eigentlich bemängeln oder kritisieren möchte, sondern einfach mal beim Thema Tracking. Und zwar geht es darum, bei dem Thema Laufdistanz, haben wir eben schon mal ein bisschen drüber gesprochen, bei Augsburg waren 1, 2, 3, 4, 5 Spieler, die haben über 11 Kilometer abgerissen und einer noch 10,5. Das heißt, obwohl sie einer mehr waren, sind die 5 oder 6 Augsburger da vorne mehr gelaufen als die in Unterzahl sich befindlichen Wolfsburger. Yunus Malli war der laufstärkste Spieler auf dem Platz, er hat 12 Kilometer abgerissen und dann kommen in den 11er Bereich nur noch Robin Knoche und Josua Gilavogi. Paul Verhaag ist knapp darunter, aber das zeigt mir nämlich das, was ich eingangs sagte, da hätte ich mir von den anderen Spielern auf dem Platz, die ja die Lücke sowieso zulaufen müssen, die der Spieler hinterlässt, der vom Platz gestellt worden ist, da hätte ich eigentlich erwartet, dass da die Werte ein bisschen mehr sind, gerade von den Jungs aus der Offensivabteilung. Das war insgesamt, fand ich, dann ein Stückchen weit zu wenig. Und wenn man sich, klar, Sprints und intensive Läufe, wie das so schön heißt, das sind so Geschichten, da kann man dann mit einem weniger wenig gegen anstinken. Nichtsdestotrotz, und da auch wieder geguckt auf die Einzelstatistik, wenn ich mir das angucke, bei den Sprints, da haben ja die Augsburger auch den Wölfen den Rang abgelaufen. Bei intensiven Läufen sowieso. Und bei Sprints etc. auch. Also auch da, und das ist wie gesagt eher als Kompliment an die Augsburger gemeint, die haben nicht runtergeschaltet, trotz einem Mann mehr und haben den Ball irgendwie laufen lassen, sondern sie haben läuferisch und kämpferisch noch mehr investiert, um dieses Spiel zu drehen und letztendlich dann auch zu gewinnen. Und das finde ich dann auch mal bemerkenswert. Muss man dann auch mal anerkennen, weil wenn es von unserer Mannschaft gewesen wäre, hätte ich das auch sehr, sehr positiv hervorgehoben. Also bleibt unterm Strich, trotz des unglücklichen Platzverweises, keiner weiß, wie das Spiel dann gelaufen wäre, aber auch bis zum Platzverweis, die ersten 11 Minuten haben mir auch mit 11 Mann nicht gefallen, ehrlich gesagt. Da muss man sagen, insgesamt dann doch eine verdiente Niederlage. Nordkurve. Es hätte ja nicht dümmer laufen können, denn zufälligerweise oder dummerweise haben ja dann auch noch die Mannschaften, die hinter uns standen, gewonnen. Hamburg ist wieder dran, Freiburg ist wieder dran an uns. Alles sehr, sehr ärgerlich. Ich glaube, bis Platz 10 sind es auch schon 6 Punkte Rückstand. Da muss man nicht davon sprechen, dass es total geil war, was dann dieses Wochenende unterm Strich bei rausgekommen ist. Nichtsdestotrotz hat Mario Gomez dann im Interview gesagt, dass die Tabellensituation eigentlich scheißegal ist, was sie da hergibt, die Tabelle. Denn die Mannschaft sei besser. Natürlich müsste man Punkte holen, will ich jetzt zu dieser Einschränkung dann auch nochmal sagen. Aber es wäre kein Vergleich mit letzter Saison. Und das Wort Abstiegskampf will ja in Wolfsburg keiner in den Mund nehmen. Auch Olaf Rebbenig hat sich in die Richtung nochmal geäußert. Ja, das ist auch alles richtig. Aus Mannschaftssicht, aus Vereinssicht kann man und muss man das wahrscheinlich auch so hochhalten. In die Richtung, dass man gar nicht es aufkommen lässt, dass da vielleicht wieder ein Problem entstehen könnte. Deswegen glaube ich auch die Nummer mit dem Mannschaftsgeist, wo sehr viel großer Wert drauf gelegt wird, man will keine Wintertransfers tätigen, das war ja auch so ein bisschen Thema diese Woche. Aber wir als Fans müssen uns da natürlich Gedanken machen, denn unterm Strich, 3 Euro mal wieder, zählt das Ergebnis in der Tabelle. Und wenn ich wenige Punkte nur wieder vor der Relegation stehe und nach 14 Spielen 13 Punkte habe, dann muss darüber zu reden sein und dann kann es aus meiner Sicht auch nicht egal sein, beziehungsweise ich wollte es gerne wissen, ob es egal ist, ob es den Fans egal ist, wie wir in der Tabelle dastehen. Denn es sind nur noch 4 Spiele. Es sind als Ziel ausgegeben worden 20 Punkte, das heißt, es fehlen noch 6. Und es kommen Gladbach, es wird gespielt gegen Hamburg, gegen Leipzig und gegen Köln. Das heißt, von diesen vier Spielen, da muss man kein Rechengenie sein, müssen zwei gewonnen werden. Und da bin ich gespannt. Und deswegen ist es natürlich so, dass man diese Tabellensituationen auch nicht aus der Betrachtung rausnehmen lassen könnte. Deswegen wollte ich das als Wölferadio gern von den VfL-Fans wissen. Und es haben ja auch einige geschrieben oder auch eine WhatsApp-Sprachnachricht geschickt zum Thema, ja, wie scheißegal ist denn die Tabellensituation? Über die Wölferadio-Hotline 0157-890-70123. Und ja, einer, der es gemacht hat, ist der Philipp und der hat zu der ganzen Geschichte folgende Meinung. Ich finde die Aussage von Mario Gomez sehr gewagt und auch mutig. Stimme ihm in gewissen Punkten schon zu, da wir als VfL, gerade was du auch im Forum immer ansprichst oder im Text auch geschrieben hast, vom Potenzial und von der Einstellung her, insbesondere unter Martin Schmidt jetzt nochmal einen enormen Schritt nach vorne gemacht haben. 9 Spiele in Folge nicht verloren, das ist erstmal eine Hausmarke. Aber was wir natürlich alle wissen, ist, dass da auch viele Punkte liegen gelassen wurden. Und momentan ist der Blick auf die Tabelle vielleicht noch scheißegal. Und klar darf man das auch nicht zu hoch hängen. Ne? Man muss sehen, wie die Entwicklung vonstatten geht vom Verein, von einzelnen Spielern. Gerade von Leuten wie Younes Mali oder einem Mario Gomez, ne? Die sich da, finde ich, noch mal enorm gesteigert haben die letzten paar Wochen. Trotzdem sollte man auch im Blick auf das Restprogramm die Tabelle nie aus den Augen verlieren, da am Ende der Saison nun mal leider Gottes die Tabelle und die Punkte zählen. Und da fragt dann keiner mehr nach, wie gut wir vielleicht mal 12 Spiele hintereinander gespielt haben. Wenn am Ende des Tages Relegation oder Abstieg bei rumspringt, ist das nun mal so. Das will ich jetzt so nicht im Mund nehmen, aber ja, wie gesagt, gerade Spiele gegen Gladbach und Leipzig zu Hause sind, denke ich, Bonusspiele, wo man aber auch nicht chancenlos ist. Gerade zu Hause sollte ein Punkt auf jeden Fall drin sein. Ja, danke Philipp. Und auch der Nikolas hat mir eine Sprachnachricht geschickt zum Thema. Ich bin absolut der Meinung, dass die Tabelle zu diesem Zeitpunkt keine große Rolle spielt. Denn wenn man gegen Gladbach gewinnt, sind europäische Plätze in Sichtweite. Bei einer Niederlage ist man punktgleich mit dem 16. Tabellenplatz. Daher sollte man erstmal das Ende der Hinrunde abwarten, sich dann die Tabelle angucken und dann analysieren, wie es denn läuft. Und ich glaube, dass die Mannschaft stark genug ist, zum Ende des Jahres die 20-Punkte-Marke zu erreichen. Dann könnte man zufrieden sein. Also eher so ein bisschen abwarten und Tee trinken, sagt der Nico. Und natürlich gab es auch Antworten im Wolfsblog. Und da wurde durchaus kontrovers diskutiert, wie ich fand. Ich mag ja sowas. Alle Meinungen sind gut und richtig. So schreibt Ostseewolf, Tabellensituation total scheißegal. Wichtig ist die sportliche Entwicklung. Die ist nicht von heute auf morgen zu schaffen. Dementsprechend ist das Tabellenbild nur eine Momentaufnahme. Zwar eine nicht so gute, aber es ist eine. Die Entwicklung ist in den letzten Wochen zu sehen. Es geht bergauf, soweit Ostseewolf. Dahingegen sagt der Schwabenwolf, wir springen jetzt mal von der Ostsee nach Süddeutschland. Und Schwabenwolf schreibt nämlich, ich bin ehrlich gesagt ein wenig irritiert, wie vielen hier die Tabelle egal ist. Es ist jedes Jahr dieselbe Diskussion und jedes Mal heißt es, wir sind im Umbruch und der Trainer braucht Zeit. Dem Trainer mache ich absolut keinen Vorwurf, aber als gestandener Bundesligaspieler wäre es mein eigener Anspruch, mit diesen Mitspielern und dem Etat des Vereins um die einstelligen Plätze mitzuspielen. Für mich sind das nur Schutzbehauptungen, um die eigene Unfähigkeit oder Unlust der Spieler zu verschleiern. Schwabenwolf, deutliche Worte, fand ich interessant. So, und dann ja der Kollege Andy Eis macht einen ganz kuriosen Vergleich. Er sagt, ich versuche das mal anschaulich zu erläutern. Wie scheißegal ist die Hochzeitsnacht? Zieht einen interessanten Vergleich. Sagt ihr etwas über den weiteren Verlauf der Ehe aus oder ist es eine Momentaufnahme? Man hat ja genug Zeit, Negatives in Positives mit der Zeit zu verwandeln, je nachdem, wie die Feier vorher lief. Es geht um den Plan, die Strategie, das Gefühl der Mannschaft, ob da jemand ist, der mit Arbeit und Vernunft Dinge umsetzt, weiterentwickeln und positiv verändern kann. Das ist mitunter nicht so einfach, bedenkt man, was zuvor gelaufen ist. Wie in einer gut funktionierenden Ehe, da ist die Momentaufnahme, sprich die aktuelle Situation Hochzeitsnacht, nur ein Baustein. Solange ein sichtbarer, positiver Trend da ist, ist es nur von Vorteil, gut und weiterzuarbeiten und vor allem weiterarbeiten zu dürfen. Ja, interessanter Vergleich von Andy Eis. Und Joan hat noch geschrieben, und zwar, er muss gestehen, dass er nicht ganz richtig die Fragestellung versteht. Natürlich ist der Tabellenplatz wichtig, vor allem, wenn man im Bereich der Abstiegsregierung dümpelt und eigentlich nach oben will. Aber er bezieht sich nochmal auf die Aussage von Gomez. Gomez pointierte Aussage verstehe ich auch überhaupt nicht als Zurückweisung dieser Selbstverständlichkeit. Es wird im Kicker-Artikel ja auch mit dem Satz zitiert, wir dürfen die Augen auch nicht zumachen, wir wissen, dass wir Punkte brauchen. Was ihn offensichtlich zu der Äußerung über die Tabellensituation provoziert hat, ist die schon wieder zunehmend spürbare Haltung im Umfeld, eben nur verengt auf den momentanen Tabellenrang zu schauen, darüber in Alarmstimmung zu verfallen und Nervosität und Unruhe zu verbreiten. Gomez fordert dagegen, den Blick auf den Zustand der Mannschaft zu richten, ihre Fortschritte im Vergleich zur letzten Saison wahrzunehmen und mit Geduld ihren weiteren Weg zu begleiten. Der VfL spielt nicht immer gut und schon gar nicht konstant, aber er spielt nicht wie ein Absteiger. Soweit User Joan. Ja, und die Diskussion hat mich noch zu einer schönen Melodie inspiriert. Und die geht so. Nur 14 Punkte nach 13 Spielen. Trotzdem kein Grund, nach unten zu schielen. 3 Punkte vor der Relegation. Na und, sag ich, was heißt das schon? Denn scheiß drauf, die Tabelle ist uns doch egal. Aber scheiß drauf, holen wir halt den DFB-Pokal. Aber scheiß drauf, die Tabelle ist uns doch egal. Ja, ich scheiß drauf, im Keller ist so emotional. Kurzpassspiel. Am morgigen Freitag werden ja die WM-Gruppen ausgelost. Und ja, im Iran hat man ein bisschen Angst, dass die Moderation bzw. die Veranstaltung zu sexy werden könnte, weil die Moderatorin, die russische, ja, das ist so eine Brünette für Erwachsene. Das haben die Iraner mitgekriegt und ja, haben, na, Einspruch eingelegt, möchte ich mal sagen. Und jetzt hat der Veranstalter offensichtlich reagiert. Und um ganz auf Nummer sicher zu gehen, dass die Veranstaltung nicht zu sexy wird, wird es einen neuen Moderator geben, nämlich Franck Ribéry unter einer Burka. Und wir bleiben bei den Bayern, da gibt es nämlich jetzt ein Problem. Nach der Rückkehr sozusagen von Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt auf die Bayernbank sitzen da fast nur noch über 70-jährige alte Männer. Entsprechend haben sich da fliegende Händler angesiedelt rund um die Bayernbank, nämlich mit Verkaufsständen für Rheumadecken und Granu Fink. Sicherheitshalber lässt Bayern auch das Stadionmagazin schon mal umbenennen in Apothekenumschau. Und dann gab es ja wieder auf die Nuss für Christoph Kramer von Borussia Mönchengladbach. Schon wieder, wir erinnern uns ans WM-Finale, gab es da irgendwie eine Kopfverletzung. Und langsam muss man sich echt fragen, was ist denn da los? Was hat der arme Junge denn getan? Denn mittlerweile fallen uns hier 5 Jobs ein, die für den Kopf von Christoph Kramer nicht so gefährlich werden wie Fußballer. Nämlich auf Platz 5, Leitplanker auf der A2. Auf Platz 4, römischer Soldat bei Asterix. Auf Platz 3, Statist bei Bud Spencer Film. Auf Platz 2, Dummy beim Elchtest. Oder auf Platz 1 der Berufe, die für Christoph Kramer weniger gefährlich wären als Fußballer. Kombinationsspiel. Und wir bleiben bei der Borussia, natürlich aber der aus Mönchengladbach. Und da begrüße ich jetzt fürs Kombinationsspiel im Wölferradio den Pressesprecher der Fohlen. Und das ist Markus Aretz. Hallo, Herr Aretz. Hallo. Ja, Mönchengladbach kommt nach Wolfsburg mit einem Sieg gegen die Bayern im Rücken. Dazu herzlichen Glückwunsch. Die Truppe hat aber in dieser Saison auch immer mal wieder Spiele drin gehabt, wie ein 1-6 gegen Dortmund und 1-5 gegen Leverkusen. Klären Sie uns doch mal auf, wie stark ist denn Borussia Mönchengladbach im Moment? Ja klar, diese beiden Ausschläge gab es, aber wir haben schon das Gefühl, dass die Mannschaft inzwischen sehr stabil ist. Wir haben die letzten 3 Auswärtsspiele gewonnen in Bremen, in Hoffenheim, in Berlin. Das sah schon sehr überzeugend aus. Zu Hause haben wir uns ein bisschen schwer getan, hier und da auch vielleicht mit dem Druck umzugehen, dass ein volles Stadion erwartet hat, na okay, wenn man in Hoffenheim gewinnt, dann muss man jetzt auch die Mainzer weghauen und das ist eben nicht so einfach. In der Bundesliga ist jedes Spiel schwierig. Ja, das Spiel jetzt gegen die Bayern hat natürlich euphorisiert. Klar, da sind diese beiden krass hohen Niederlagen. Ich sag mal, es waren Aussetzer, aus denen wir gelernt haben. Zum Thema Zielsetzung und Erwartungshaltung komme ich gleich auch nochmal. Vorher aber der Kollege Christoph Kramer, wir haben im Vorgespräch auch schon mal thematisiert, der hat ja ein bisschen wieder despektierlich gesagt auf die Mütze gekriegt. Wie geht's ihm denn im Moment? Dem geht's gut. Also dem ging's recht schnell wieder gut. Er ist ja nach einer Viertelstunde ungefähr ausgewechselt worden, wurde dann auch gleich ins Krankenhaus gebracht, weil bei ihm natürlich auch besonders vorsichtig sind, weil er die ein oder andere Vorgeschichte hat mit Kopfverletzungen. Er war dann aber auch schnell wieder zurück. Also es ist im Krankenhaus festgestellt worden, dass nichts ist, bis auf eine recht große Platzwunde im Mund. Und dann war er auch vor Spielende schon wieder zurück und saß auf der Bank und hat mit den Kollegen dann den Sieg gefeiert. Das ist schön. Offenbar ist er ja auch hart im Nehmen. Dieter Hecking hat das auch nochmal zum Thema gemacht und ja so ein bisschen mehr Schutz gefordert für Spieler wie Kramer. Wie könnte denn konkret Schutz für solche Spieler überhaupt aussehen? Naja, gefordert ist übertrieben. Er ist darauf angesprochen worden, weil es jetzt in dem Spiel 3 Kopftreffer gab. Bei uns ja auch noch Toni Janschke und bei den Bayern James. Dann hat er gesagt, ja klar, das ist was in letzter Zeit zunimmt. Das beobachten wir öfter und muss man sich Gedanken machen. Konkrete Idee hat er dazu nicht. Er hat eher an Mediziner appelliert, zu fragen, ob man vielleicht präventiv was machen kann, im Training vielleicht irgendwie die Spieler darauf vorbereiten kann. Die Frage, ob Feldspieler auch mit einem Kopfschutz ins Spiel gehen sollten, so wie das ja eine oder andere Torwart in der Vergangenheit schon mal gemacht hat, ist dann wieder eine andere oder ob sowas nicht doch zu sehr behindert. Ein großes Thema in dieser Saison und ja für uns in Wolfsburg auch nochmal insbesondere, ist das Thema Videobeweis. Da hat sich Dieter Hecking auch zu geäußert und ja, in der Vergangenheit gesagt, ja, das könnte auch, wenn das so weitergeht, in der Winterpause auch schon wieder vorbei sein mit dieser Testphase. Wie steht denn Borussia Mönchengladbach generell zu dem Thema Videobeweis, Videoschiedsrichter? Und gab es auch Situationen, wo Sie gesagt haben, oh, das ist aus unserer Sicht auch nicht so richtig glücklich gelaufen? Also erstmal, was die Prognose von Dieter Hecking anging, das ist ein bisschen falsch übermittelt worden. Er hat gesagt, wenn wir alle damit weiter so umgehen und immer nur die negativen Beispiele raussuchen und meckern und meckern und meckern, dann ist das Ding schneller kaputt, als wir alle das wollten. Er ist ein klarer Befürworter des Videobeweises. Und das ist auch insgesamt die Haltung bei uns im Club. Auch wenn bei uns, genau wie wahrscheinlich bei jedem anderen Verein, es Szenen gegeben hat, wo wir einen Videobeweis lieber nicht gehabt hätten, weil es eben dann zu unserem Nachteil war. Genauso gab es Szenen, in denen es zu unserem Vorteil ausgelegt wurde. Wir sind der Meinung, interessanterweise ist das auch absolut die Meinung der Spieler. Die Spieler sind relativ angetan, bis begeistert davon, weil sie sagen, das macht einfach das Spiel fairer und gerechter, weil es nicht mehr so viele Fehlentscheidungen gibt. Das ist ja gut, dass wir das mit Dieter Hecking nochmal klargestellt haben. Ich meine mich nämlich auch zu erinnern, dass er aus Wolfsburger Zeiten eher so ja, ein Befürworter des Videobeweises gewesen ist. Absolut. Er sagt, natürlich werden weiterhin auch Entscheidungen getroffen, die sich im Nachhinein als falsch rausstellen, aber es sind viel weniger als früher. Wenn wir aber immer nur auf diesen Beispielen rumhacken und dann sagen, der Videobeweis ist Mist, dann wird es kaputt sein. Und dann werden wir es wieder einstellen und nächste Saison haben wir nicht mehr und sagen dann, ach, hätten wir doch jetzt den Videobeweis. War doch so toll. Also es war der Umgang damit, den er kritisiert hat. Steht ein Verein wie Mönchengladbach sozusagen mit dem DFB in Verbindung? Gibt es da einen Austausch? Ruft da Max Eberl an und sagt, Jungs, das hat uns hier nicht gefallen oder das ist gut gelaufen. Wie sieht sowas denn in der Praxis aus, so ein Austausch? Also es gibt ja beim DFB bzw. bei der DFL eine Kommission Sport, in der sich 12 ausgewählte Sportdirektoren aus der ersten und zweiten Liga regelmäßig treffen und über sportliche Themen sprechen. Und da ist auch der Videoassistent immer und im Vorfeld lange ein Thema gewesen. Da ist Max Eberl beteiligt. Insofern war er da immer auf dem Stand. Trotzdem hat es sicher die eine oder andere Kommunikationspanne gegeben, jetzt im Verlauf dieser Saison, die auch dazu geführt hat, dass das ganze Thema so ein bisschen schlecht gesprochen wurde. Dann kommen wir mal zur Partie am Sonntag. Jetzt mit der breiten Brust nach dem Sieg gegen die Bayern. Was erwarten Sie denn für ein Spiel, Wolfsburg gegen Gladbach am Sonntag? Ja, wieder wie eigentlich jedes Wochenende ein total offenes Spiel. Wir haben natürlich auch beobachtet, was in Wolfsburg läuft, auch seitdem Martin Schmidt da ist. Das kommt einem ja auch sehr, sehr stabil vor. In Wolfsburg sagt man vielleicht ein bisschen zu stabil, ein bisschen viele Unentschieden. Aber man hat doch das Gefühl, dass die Mannschaft inzwischen auch in der Lage ist, gegen jeden zu gewinnen. Das gilt sicher auch für den Sonntag. Wolfsburg kann gegen uns gewinnen. Wir können auch in Wolfsburg gewinnen. Mal sehen, was das gibt. Für uns ein 50-50-Spiel. Dann kommen wir nochmal zurück auf das Thema Zielsetzung, Erwartungshaltung in Mönchengladbach. Matthias Ginter hat sich jetzt nochmal geäußert und hat auch schon wieder von Europa gesprochen. Deckt sich das mit der Zielsetzung, die der Verein letztendlich auch hat, oder hat da einfach ein Spieler seine Ambitionen nochmal so kundgetan? Na, der Verein hat vor der Saison sich klar positioniert und gesagt, wir wollen weiter diese Einstelligkeit, die wir jetzt seit 5 Jahren haben, das wollen wir auch ein 6. Jahr schaffen. Es gibt nur 3 Clubs übrigens, die in dem Zeitraum immer einstellig waren. Bayern München, Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach. Insofern ist das schon eine ordentliche Leistung und etwas, was man auch als Ziel rausgeben kann. Wir haben aber auch gesagt, wir wollen uns gerne verbessern. Letztes Jahr waren wir 9., also gerne besser als letztes Jahr, also 8 aufwärts. Dass die Spieler ambitioniert sind und sagen, wir wollen unbedingt wieder international dabei sein, das ist eine schöne Sache. Das zeigt ja nur, dass sie sich nicht mit wenig zufrieden geben, sondern möglichst viel erreichen wollen. Und im Moment sieht es ja danach aus, dass es vielleicht auch in die Richtung gehen könnte. Und da gibt es auch nicht die Sorge, dass, wenn es dann mal nicht so läuft, Stichwort vorhin, dann gibt es Unruhe vielleicht dann auch im Publikum aufgrund der Erwartungshaltung, dass da ein bisschen mal unruhiger wird im eigenen Stadion. Ja, das ist so. Das bringt der Erfolg ein bisschen mit sich. Das war in der Saison 2011/12 natürlich anders. Da kamen wir aus der Relegation, hatten gerade die Klasse erhalten und dann ist die Mannschaft nach oben geschossen. Da waren die Zuschauer glücklich über jeden Sieg und jeden Punkt, egal wie er errungen wurde. Jetzt hat man schon das Gefühl, dass ein bisschen mehr erwartet wird. Ist vielleicht auch ganz normal und verständlich. Aber trotzdem werden wir nicht müde, immer wieder zu sagen, dass in der Bundesliga eigentlich kein leichtes Spiel mehr dabei ist und jedes Spiel erst wieder gewonnen werden muss. Und wir sind ganz sicher nicht so vermessen zu glauben, dass man jetzt ein Heimspiel gegen Mainz oder Augsburg oder Frankfurt einfach mal so eben im Vorbeigehen gewinnt. Das ist eben nicht so. Dafür sind alle inzwischen auf einem guten Niveau. So, zum Schluss hin würde ich gerne noch mal eine Bitte äußern. Verlieren in Wolfsburg oder was? Ja, das sowieso, da gehe ich doch mal stark von aus. Nein, ich habe beim Blick aufs Gladbacher Restprogramm gesehen, dass noch gespielt wird gegen Freiburg und gegen den HSV. Die schlagt er aber, ne? Am liebsten gewinnen wir alle 4 Spiele, die wir noch haben. Inklusive Wolfsburg und dann gerne auch Freiburg und Hamburg. Ja, gut, also nach der Niederlage gegen Wolfsburg am Sonntag könnt ihr gerne alles gewinnen. Spaß beiseite. Wie wär's denn nochmal mit dem Tipp für das Spiel? Dann tippe ich Wolfsburg gegen Gladbach 1-3. Ja, da spricht die breite Brust nach dem Spiel gegen die Bayern, würde ich sagen. Ich sage natürlich ein ganz geschmeidiges 2-1 für uns. Okay, gut. Wir werden sehen. Sagt Markus Aretz, und damit hat er natürlich vollkommen recht. Er ist Pressesprecher von Borussia Mönchengladbach. Und mit ihm habe ich gesprochen über den Besuch der Fohlen am Sonntag in Wolfsburg und bedanke mich für das Gespräch. Sehr gerne. Tschüss. Der Eintracht Braunschweig-Witz der Woche. In einer Braunschweiger Schule werden in Französisch die Klassenarbeiten zurückgegeben und die Lehrerin gibt einem kleinen Eintracht Braunschweig-Fan die Arbeit zurück und sagt, tut mir leid, aber mehr als eine 5- kann ich dir im Fach Französisch leider nicht geben, sagt der kleine Eintracht Braunschweig-Fan. Gracias. Fan-Infos. Und da gibt es Neuigkeiten zum Samba-Zug, zum Sonderzug nach Nürnberg zum Pokal-Achtelfinale. Weitere Infos, ich hatte ja schon ein bisschen was gesagt, 45 Euro inklusive Stehplatzticket oder 53 Euro mit Sitzplatz. Jetzt gibt es so ein paar Informationen, wie man sich anmelden kann. Da gibt es ein Online-Formular über die VfL-App oder die Homepage. Da kann man dann entsprechend sich anmelden, wie gesagt. Und die Sitzplatzreservierung geschieht dann über die VfL-Fanbeauftragten. Und die Abholung der Reiseunterlagen ist ab dem Heimspiel gegen RB Leipzig am 12. Dezember bei der Fanbetreuung im Fanhaus möglich. Abfahrtzeit morgens in Wolfsburg geht's los, 9.11 Uhr, 9.43 Uhr gibt es sogar einen Zwischenstopp in der verbotenen Stadt. Hildesheim und Göttingen werden auch noch angefahren. Klingt mal so ein bisschen komisch, aber tatsächlich ist es so. Sie werden angefahren, die Station. Und um 15.30 Uhr soll man schon da sein in Nürnberg, um nochmal den Christkindlmarkt da zu besuchen. Ja, und hoffentlich dann auch die nächste Runde im DFB-Pokal zu erreichen. Dann ist ja die Kaufoption fällig geworden und zwar bei Marcel Tisserand. Er hat damit sozusagen einen Vertrag unterschrieben in Wolfsburg, wechselt damit nicht nur auf Leihbasis aus Ingolstadt, sondern tatsächlich fest zu uns. Vertrag bis 2022. Willkommen Marcel und weiterhin alles Gute bei deinen Leistungen hier in Wolfsburg. Und dann nochmal eine schöne kleine Sache, die an dieser Stelle nicht unerwähnt bleiben sollte, finde ich. Und zwar ab Sonntag beim Spiel gegen Gladbach wird es in der Volkswagen Arena im Bereich Rollstuhlplätze zahlreiche Stromanschlüsse zur freien Verfügung geben. Da können dann mitgebrachte Heizdecken angeschlossen werden. Sowas finde ich auch nett, dass da dran gedacht wird. Wobei ich mal gedacht habe, wir haben schon einige Winter hinter uns in der Volkswagen Arena, das wäre da irgendwie schon so Usus. Aber schön, dass das jetzt dann doch installiert worden ist, dass die Fans dort in den Bereichen das auch dann nutzen können. Und damit sind wir auch schon wieder durch für diese Woche mit dem Wölferadio. Schönen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Kommentare, Zuschriften, Brieftauben, Flaschenpost, Leuchtzeichen, alles gern genommen. Gerne auch die WhatsApp-Sprachnachricht. Ich sag's gerne nochmal an die Hotline, die Wölferadio-Hotline 0157 890 70 123. Haben ja schon einige in Anspruch genommen, die Möglichkeit, hier dann auch mal Feedback zu geben. Schickt mir auch gerne, wenn ihr nicht unbedingt was zu sagen habt für die Sendung, sondern einfach nur mal, ja, allgemein was loswerden möchtet zum Thema, ja, Sendungskritik oder Sendungsfeedback, wie es ja neudeutsch letztendlich heißt. Ja, und da bedanke ich mich ganz recht herzlich bei Wolfgang und Sebastian für die inhaltliche und bei Norman für die technische Unterstützung, wie immer. Und hoffe natürlich auf das Beste. Und das Beste sind 3 Punkte am Sonntag gegen Mönchengladbach. Lasst es krachen in der Arena. Wir haben uns mal wieder verdient, den nächsten Heimsieg einzufahren. Und deswegen sage ich, bis dahin, ja, ne, bleibt geschmeidig und denkt dran, nur der VfL. Über die Brücke kommt mein Tempel in Sicht. Mein grünes Licht ist wunderschön. Jedes Mal aufs Neue, dieses Gefühl, wenn ich ihn dort sehe. Kann nur schwer beschreiben, wie es mir dann geht. Lest in meinen Augen, was dort geschrieben steht. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur du, immer nur du, immer nur du. Nur der VfL. Das wird ewig so sein. Lass die anderen reden, ist doch egal. Wir stehen zusammen, als wär's das letzte Mal. Immer nur der Nur der VfL.